Platz an, die Grönhau, sein Rühhals, was sang. Komm, die Grönhau, wenn's et fahrt du den Gang. Und den Sang über Kalko, laue Kirspe, war Mohn, wenn die Kirsten uns gaun, und du will blüht ihn grün. Der vom Daunock, mit Grover, wenn et Hendo, den Swiss, der Skarimo, es Lopper, vor die Daue, was bist. Der blu still lieber Platzmann, wenn du synge es jell, er has drøhe lidt småkvall, og det finde den vel. Men hvor Platzmann, det grønhav, ei blåste og vi, der skal kirsten fra Rønhav, stå og lytte ved min si. La la la la, da da la, da da da la la la, der skal kirsten fra Rønhav, stå og lytte ved min si.